vielleicht noch hergefunden habt, und bevor der Vortrag anfängt, kommt hier noch so ein paar einleitende Worte von mir. Also, aus der Perspektive menschlicher Emanzipation ist Antifaschismus eine notwendige Zumutung. Ein vernünftiger Antifaschismus speist sich heute schließlich aus der Reflexion des Nationalsozialismus. Jene nämlich, dass es etwas noch Schlimmeres als die bürgerliche Gesellschaft in ihr immer geben kann. Ohne also die Erkenntnis, dass sie selbst die sprudelnde Quelle der gesellschaftlichen Irrationalität ist, zu vergessen, bedeutet Antifaschismus, nur die bürgerliche Gesellschaft vor ihren doch je eigenen Geschöpfen in Schutz zu nehmen. Die aus dem Antifaschismus für das Projekt der Überwindung der falschen Verhältnisse zu ziehende Erkenntnis ist in diesem Sinne, dass die objektiven Verlierer des Bestehenden eben nicht automatisch das subjektive Interesse am Besseren haben müssen. Das frustrierende Hamsterrad des Antifaschismus wird die radikale Linke unter kapitalistischen Bedingungen also nicht verlassen können. Anstatt sich mit diesem Zustand jedoch gemein zu machen, wäre schon aus dieser Erfahrung ein Argument für den Umsturz zu ziehen. Denn die gesellschaftliche Situation ist bereits ohne Neonazis, Burschenschaftler und der FPÖ so skandalös, wie als Ganzes antifaschistisch eben nicht beizukommen ist. Der Akademikerball ist nur ein Stein in einer Mauer, die es niederzureißen gilt, um auf den Trümmern der alten Gesellschaft die Befreite zu erreichen. Aus diesem Grund organisieren wir als autonome Antifabien im Vorfeld des Akademikerballs eine vierteilige Veranstaltungsreihe zu den Themen extreme Rechte in Europa, das rechtsextreme Geschlecht, Rassismus und Nationalismus in Griechenland sowie eine Podiumsdiskussion zu Formkritik und Hegemonietheorie. Denn um dem falschen Ganzen auf die Pelle zu rücken, bräuchte es schließlich eine über den Antifaschismus hinausgehende praktische Kritik an Staat, Kapital und Patriarchat. So, weitere Informationen findet ihr unter antifa.net.at. Und die nächste Veranstaltung schon mal, die ist am 12.12. Und es geht um Krisengewinnerin, die extreme Rechte in Europa, von Heribert Schiedel. Natürlich, die Novika Air-Demo ist am 24.01. Und noch kurz, also es läuft ein Tonbandgerät mit, und wenn jemand da nicht drauf sein will, soll er einfach danach kurz zu uns herkommen, dass wir das rausschneiden können. Und heute findet der Vortrag das rechtsextreme Geschlecht von Judith Götz statt. Und Judith Götz ist Literatur- und Politikwissenschaftlerin, und sie ist Mitglied der Redaktion Kontext 21 sowie der LIGRA, das ist die Liga gegen Rassismus und Antisemitismus. Und sie beschäftigt sich mit Themen wie Rechtsextremismus, Gedenkpolitik und Gedenkkultur in Österreich, sowie mit feministischen und frauenpolitischen Fragestellungen. Jetzt darf ich das Wort abgeben. Hier. Ja, danke für die Einleitung und die Anmoderation. Danke auch fürs Organisieren dieser Veranstaltungsreihe. Danke auch euch fürs Kommen. Für diejenigen, die letzte Woche schon bei meinem Vortrag waren, Überblick über Rechtsextremismus und Neonazismus in Österreich nach 1945, wird es ein paar Überschneidungen zu meinem heutigen Vortrag geben, aber ich hoffe, ihr seid trotzdem gespannt und ich kann euch auch ein bisschen was Neues erzählen. In der nächsten Stunde möchte ich gern ausgehen von den Debatten und Auseinandersetzungen und Forschungen rund um geschlechtersensible Rechtsextremismusforschung aufzeigen, wie halt eben die Kategorie Geschlecht auch für die Rechtsextremismusforschung eine gewinnbringende, notwendige Kategorie sein kann, beziehungsweise welche Nachteile, Leerstellen und Auslassungen auch in der Rechtsextremismusforschung oder Auseinandersetzung einhergehen, wenn man sich halt eben diese Kategorie nicht berücksichtigt. Und am kurzen Überblick übrigens, dieses gelbe Ei da in der Mitte ist ein Beamer-Problem. Das ist so nicht gewollt, nur zur Erklärung, warum da dieser gelbe Fleck ist. Ich möchte zuerst auf Rechtsextremismus in Österreich eingehen, ausgehend von Begriffsdefinitionen, in weiterer Folge die Geschichte von Frauen in der männerdominierten extremen Rechten bzw. der Auseinandersetzung damit aufzeigen, dann auf theoretische Erklärungsmuster für das Engagement von rechten, rechtsextremen Frauen eingehen, dann die Frage stellen, ob es sowas wie rechten oder rechtsextremen Feminismus gibt, dann zeigen, wie halt eben auch in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus die, also von der Fokussierung auf die Frauen Abstand genommen worden ist und die Kategorie Geschlecht halt zunehmend in die Forschung integriert worden ist, dann halt eben noch auf Antifeminismus bzw. Anti-Gender-Mainstreaming im Rechtsextremismus eingehen und gegen Ende mich noch Männlichkeitskonstruktionen bzw. antifeministischen Allianzen widmen. In Österreich ist es ja so, dass die Mehrzahl der Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen, Journalistinnen und Aktivistinnen, die sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzen, sich auf den kritischen Arbeitsbegriff von Willibald Holzer beziehen. Holzer legte auch, wie auch Brigitte Beiler, die wissenschaftliche Leiterin des Dokumentationsarchivs, meint, die wohl differenzierteste und präziseste Bestimmung des Rechtsextremismus vor, deren Praktikabilität und Präzision sich in den letzten Jahren sowohl in der politischen und gerichtlichen Auseinandersetzung als auch in der wissenschaftlichen Arbeit vielfältig bestätigte. Das heißt, dass Willibald Holzer halt eben ein sehr brauchbares Konzept, eine Begriffsbestimmung von Rechtsextremismus vorgelegt hat, auf die ich heute nicht genauer eingehen möchte. Aber was ich halt eben hervorheben möchte, ist, dass in seinen Ausführungen zu Rechtsextremismus die Kategorie Geschlecht weitgehend vernachlässigt wird. Das heißt, dass er in seiner Begriffsbestimmung zwar davon ausgeht, dass für den Rechtsextremismus die Ideologie der vermeintlich natürlichen Ungleichheit eine konstitutive Ideologie ist, aber dass der in den Kreisen ebenso verbreitete Biologismus, der das Geschlechterverhältnis betrifft, weitgehend ausgespart wird. Das heißt, dass in seiner Begriffsdefinition nur die vermeintliche Ungleichheit zwischen den unter Anführungszeichen Rassen oder Völkern halt eben im Vordergrund steht und dass diese biologistische Konstruktion aber mit der der Geschlechter einhergeht, die eigentlich seit dem 18. Jahrhundert Männer und Frauen in zwei gegenüberstehende Entitäten trennt und diese mit vermeintlich natürlichen Attributen ausstattet. Diese Überlegung oder dieser Aspekt findet halt eben bei Holzer keine Erwähnung. Und ich glaube, dass es genau deswegen wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass weil nämlich trotz der zunehmenden Partizipationsfelder, die es für Frauen in rechtsextremen, rechten Kreisen gibt, sich in den letzten Jahren auch sowas wie ein Backlash verzeichnen hat lassen, der halt eben stark auf traditionelle Konstruktionen von Geschlechter zurückgreift und versucht, Frauen wieder zunehmend in beschränktere Rollen zu drängen. Das heißt nicht automatisch, dass auch das Engagement von rechten oder rechtsextremen Frauen damit einhergeht, sondern einfach, dass der moderne Rechtsextremismus, so wie wir ihn heute kennen, halt eben nicht selten auf eine Renaturalisierung, also auf eine Wiederherstellung einer vermeintlich natürlichen Geschlechterordnung abzielt. Ich glaube außerdem, dass es wichtig ist, halt eben die Kategorie Geschlecht mit einzubeziehen, weil halt eben dieses strikt duale Geschlechtermodell im Rechtsextremismus auch bestimmte Funktionen erfüllt, wie beispielsweise Einflüsse von vermeintlicher Weiblichkeit aus der Sphäre des Politischen bzw. des Männerbundes oder auch der Gesellschaft halt eben fernzuhalten. Oder auch deswegen halte ich es für sehr wichtig, diese Überlegungen mit einzubeziehen, weil halt eben diese weite Verbreitung der Geschlechterdichotomie, der Geschlechterbipolarität in der Mitte der Gesellschaft auch als sehr anschlussfähig betrachtet werden muss. Zudem fungiert die Geschlechterdifferenz auch als eine Ordnungsinstanz. Das heißt, dass ohne diese Geschlechterdifferenz die Volksgemeinschaft oder diese imaginierte Volksgemeinschaft nicht ohne weiteres funktionieren könnte, weil sie halt eben als Ordnungsinstanz sowohl nach innen als auch nach außen funktioniert. Das heißt, dass halt eben in der imaginierten Volksgemeinschaft selber, also nach innen hin, sozusagen eine geschlechterbezogene Hierarchie einhergeht mit der Aufwertung der Männer in dieser imaginierten Gemeinschaft, aber nach außen hin auch gegenüber anderen, unter Anführungszeichen, Völkern, Nationen. Das heißt, dass Frauen zwar gegenüber Männern sozusagen in der Hierarchie weiter unten stehen, aber gegenüber anderen Gemeinschaften, die halt eben nicht selten halt eben als unter Anführungszeichen andere Völker oder Nationen imaginiert werden, dass sie wohl als in der Hierarchie weiter oben betrachtet werden können. In weiterer Folge zeigt sich halt eben bei der genaueren Betrachtung, dass halt eben dieses Geschlechterverständnis, nämlich Männer und Frauen in zwei gegenüberstehende Pole zu trennen, dass das halt eben in der Mitte der Gesellschaft sehr stark verankert ist und gerade eben durch Tendenzen, die versuchen, diese Geschlechterverhältnisse ins Wanken zu bringen, auch in der Mitte der Gesellschaft Irritationen hervorgerufen werden und auch in der Mitte der Gesellschaft es Bedürfnisse gibt, die halt einhergehen mit sowas wie dem Wunsch nach einer Retraditionalisierung, was dann auch mitunter ein Grund dafür sein kann, warum halt eben sich auch Menschen, die jetzt nicht sich selbst ideologisch eindeutig als rechtsextrem kategorisieren würden oder einordnen würden, Geschlechterverständnisse oder Geschlechterverhältnisse, wie sie im Rechtsextremismus propagiert werden, auch attraktiv finden oder selbst ähnliche Vorstellungen davon haben. Rechtsextremismus ist inzwischen ein ziemlich umstrittener Begriff, was nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass es halt in Deutschland unter dem Begriff auch was anderes verstanden wird, weil sich nämlich in Deutschland die Rechtsextremismus-Theorie nicht in erster Linie auf Willibald Holzer bezieht, sondern eben auf zwei deutsche Theoretiker, die halt eben von einem Extremismusmodell ausgehen, das halt irgendwie die Gesellschaft ähnlich eines Hufeisens denkt. Das heißt, dass es sowas wie eine vermeintlich politisch neutrale Mitte geben würde und die zwei extremistischen Ränder, die in diesem Modell auch unabhängig von den realen Unterschieden, die es halt eben zwischen unter Anführungszeichen Linksextremismus und Rechtsextremismus gibt, dass die halt eben gleichgesetzt werden, diese zwei extremistischen Ränder. Und Mitte ist dann halt eben, wer sich innerhalb von verfassungsrechtlichen Bestimmungen bewegt, wohingegen die Ränder halt eben gleichgesetzt werden und grundlegende Unterschiede von links und rechts negiert werden. In weiterer Folge werden dann menschenfeindliche Einstellungsmuster eben nicht aus der Gesellschaft heraus erklärt, sondern in einem kranken, unter Anführungszeichen kranken Außen verortet. Diese Extremismusdiskurse, die fast ausschließlich von männlichen Wissenschaftlern forciert und verteidigt werden, knüpfen da halt eben an altbekannte Totalitarismus-Theorien, die versuchen, aus Ungleichem Gleiches zu machen. Und deswegen zeigt sich hier auch die Notwendigkeit für politisches, staatliches und wissenschaftliches Handeln auch. Weil für postnazistische Gesellschaften sich auch insbesondere deswegen eine Attraktivität ergibt, weil damit einher auch die tendenzielle Relativierung des Nationalsozialismus durch zumindest die teilweise implizite Gleichsetzung von Stalinismus und Kommunismus mit Nationalsozialismus einhergeht. Nur um kurz Beispiele zu nennen, wie weit diese Extremismusdebatten in Deutschland schon gehen. Es gibt in Deutschland inzwischen Linksextremismus-Präventionsprogramme, es gibt Help-Hotlines für Aussteigerinnen von Linksextremismus oder für betroffene Angehörige von Linksextremismus. Es hat auch sowas wie eine Extremismusklausel gegeben, das heißt, dass NGOs, die staatliche Gelder bekommen haben, einen Wisch unterschreiben haben müssen, wo sie sich halt eben von jeglichen Extremismen distanzieren, also unter Anführungszeichen Linksextremismus genauso wie Rechtsextremismus. Und was dann genau linksextrem ist, ist halt dann in der jeweiligen Auslegung. Das heißt, dass halt irgendwie militante Sitzblockaden in Wirklichkeit auch schon als linksextrem eingestuft werden können. Was ich zusätzlich an dieser Debatte noch aufzeigen möchte, ist, dass halt eben auch in der Kritik an dieser Extremismus-Theorie oder an diesen Extremismusdebatten, dass auch in der Kritik daran die Geschlechterverhältnisse und die damit verbundenen Fragen von Inklusion und Exklusion kein Thema sind, obwohl sich genau anhand von diesen Fragestellungen in Wirklichkeit auch Unterschiede, also ganz leicht festmachen ließen zwischen Linksextremismus unter Anführungszeichen und Rechtsextremismus, wenn es nämlich um grundlegende Unterschiede in Bezug auf die Gleichberechtigung aller Frauen, Selbstbestimmung oder eben auch Gesellschaftsanalysen zu kapitalistischer Vergesellschaftung und Patriarchat geht, die sich ja einfach in rechtsextremen Kreisen eben nicht finden lassen würden. Was ich vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, in Bezug auf die Unterschiede auch zwischen Deutschland und Österreich ist, dass in Österreich halt eben das Verbotsgesetz gibt, das den Neonazismus kriminalisiert. Das heißt, dass halt eben mit dem Vorwurf des Neonazismus eine strafbare Handlung verbunden ist. Das heißt, der Vorwurf gegen das Verbotsgesetz, also Relativierung, Leugnung, Verharmlosung der NS-Verbrechen, dass das damit einhergeht, wohingegen in Deutschland der Vorwurf des Rechtsextremismus auch schon mit einer strafbaren Handlung verbunden ist, weil es in Deutschland eben eine demokratische Grundordnung gibt, gegen die diese Extremismen, wie es halt eben der Extremismusdiskussion passiert, diese in Gefahr bringen würden und deswegen eben auch der Rechtsextremismus impliziert, dass damit halt eben strafbare Handlungen verbunden sind. Was halt eben in Österreich anders ist, wenn man sich auf Willibald Holzer bezieht. Dennoch muss man sagen, dass es auch in Österreich in den letzten Jahren verstärkt Tendenzen gegeben hat, diese Extremismusdebatten zu forcieren, vor allem von Seiten des Verfassungsschutzes. Also wenn beispielsweise im Verfassungsschutz immer wieder davon zu lesen ist, dass es zu einer massiven Steigerung von unter Anführungszeichen linksextremen Gewalttaten gekommen ist, wenn man sich dann genauer anschaut, was da unter linksextremen Gewalttaten verstanden wird, dann kommt man sehr schnell drauf, dass da ganz oft Delikte wie linke Sprayereien oder so auch drunter fallen. Also dass es ihnen letztendlich auch nur dazu dient, den Rechtsextremismus hier im Lande sozusagen zu verharmlosen und auf der anderen Seite aber auch halt eben Debatten zu forcieren, die halt versuchen, linke, linksradikale Politiken halt eben mit Rechtsextremen gleichzusetzen, ohne da halt eben zu differenzieren. Das ist jetzt aber nicht nur eine Tendenz, die vom Verfassungsschutz, also von staatlicher Seite zu beobachten ist, sondern auch renommierte Wissenschaftler wie zum Beispiel Anton Pelinka, der auch am Wiener Politikwissenschaftsinstitut ansässig ist. Auch er vertritt inzwischen einen Extremismusbegriff, der halt eben links und rechts gleichsetzt. Oder auch die FPÖ versucht auch seit einigen Jahren eigentlich diese Debatten zu forcieren und inszeniert sich selbst immer wieder als Opfer des unter Anführungszeichen Linksextremismus. Ja, so viel zu Debatten, die es halt eben gibt und schon erste Punkte, was irgendwie die Vernachlässigung der Kategorie Geschlecht in diesen Kontexten dann auch für Leerstellen mit sich bringt oder auf welche Argumente da teilweise auch verzichtet wird in der Kritik. Ich möchte nun weitergehen zur Geschichte von Frauen in der männerdominierten extremen Rechten und da ansetzen, eigentlich in den späten 1980er Jahren, frühen 1990er Jahren, weil halt eben die Auseinandersetzung mit rechten, rechtsextremen Frauen im deutschsprachigen Kontext eigentlich nicht viel älter als 2 Jahrzehnte ist. Und als wichtige Voraussetzung dafür waren die vor allem in der Frauenforschung und in der Geschichtswissenschaft sowie auch in der Frauenbewegung ansässigen Debatten, die halt Abstand genommen haben von einer vermeintlichen Friedfertigkeit der Frau und sich halt eben aktiv mit den Täterinnen im Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben und Frauen halt eben als aktive Täterinnen im Nationalsozialismus auch anerkannt haben. Und im Zuge von diesen Debatten hat man sich dann halt eben auch mit den Kontinuitäten auseinandergesetzt, also den Kontinuitäten des Nationalsozialismus in den postnazistischen Gesellschaften und ist dann halt eben ein Stück weit auf das Thema rechte, rechtsextreme Frauen heute gestoßen. Und hat dann eben recht schnell festgestellt, dass Frauen halt eben in den unterschiedlichsten Spektren des Rechtsextremismus aktiv waren und sind. Dennoch kann eben nicht geleugnet werden, dass in der extremen Rechten nach wie vor Männer den politischen Bereich dominieren und dass vor allem auch das medial verbreitete Bild sehr stark von Männern dominiert ist bis heute und dass daran halt eben auch die wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise die Kandidatur von Barbara Rosenkranz für das Amt der Präsidentin oder Marine Le Pen als Vorsitzende der französischen rechtsextremen Partei Front National wenig ändern. Dennoch kann festgehalten werden, dass die FPÖ eigentlich schon recht früh immer wieder Frauen in wichtigen politischen Ämtern gehabt hat. Also nur ein Beispiel, Heide Schmidt als erste Generalsekretärin der FPÖ oder auch spätere Präsidentschaftskandidatin oder Susanne Rispasser als ehemalige Bundesparteiobfrau und auch als erste Politikerin, die in Österreich das Amt der Vizekanzlerin innehatte. Auch wenn das halt eher, also so jetzt in der FPÖ, eher Ausnahmen darstellen, kann nicht geleugnet werden, dass Rechtsextremismus oder rechtes, rechtsextremes Gedankengut keineswegs ein Männerproblem ist und dass Frauen in keinster Weise weniger anfälliger wären für rechtes, rechtsextremes Gedankengut, sondern bereits Ende der 80er, Anfang der 90er hat man halt eben festgestellt, dass rund ein Drittel der Wählerinnen von rechten, rechtsextremen Parteien Frauen sind und dass Frauen auf der Einstellungsebene, das heißt in Bezug auf ihre Ideologien, Männern um nichts nachstehen. Das heißt, dass Frauen genauso anfällig für rechtes, rechtsextremes Gedankengut sind. Nur je weiter es dann halt eben reingeht in den Bereich der Gewaltfrage, desto weniger Frauen sind auch vertreten. In dieser ersten Phase der Auseinandersetzung mit dem Engagement von Frauen im Rechtsextremismus hat man sich vor allem auch mal irgendwie damit auseinandergesetzt, festzustellen, wie hoch ist der Frauenanteil überhaupt, welche Frauenorganisation gibt es, welche Frauenbilder, welche Frauenthemen werden hier eigentlich auch verhandelt. Man hat sich der Motiv- und Ursachenforschung gewidmet und sich halt eben konkrete Partizipations- und Aktionsfelder von Frauen in der extremen Rechten angeschaut. Gleichzeitig sind aber auch ein paar Schwierigkeiten aufgetaucht, nämlich auch ursprünglich die Frage, dadurch, dass die Perspektive unter Anführungszeichen relativ neu war, sich überhaupt mit den Frauen auseinanderzusetzen, ob nur die gesteigerte Sensibilität für die Thematik auch auch dazu geführt hat, dass man einfach rechte, rechtsextreme Frauen als im Steigen begriffen hat oder ob halt eben die, die Partizipation von Frauen sozusagen eine gleichbleibende Konstante ist und nur der geschärfte Blick den Trugschluss irgendwie zulässt, da halt eben eine Steigerung sehen zu können. Und da hat sich aber dann schon im Laufe der Jahre gezeigt, dass das Engagement von rechten, rechtsextremen Frauen tatsächlich im Steigen ist. Und dass halt vor allem in Umfelder, also vor allem in Bereichen, die ins Zivilgesellschaftliche reingehen, also Bürgerinneninitiative, Vereine, Elternvertretungen und so weiter, dass halt irgendwie dort, wo halt nicht so also ganz klassische, starre politische Strukturen vorhanden sind, dass in diesem Bereich halt vor allem, also diese Bereiche vor allem viel Zulauf gefunden haben durch Frauen. Ich möchte jetzt nochmal darauf zurückkommen, auf diese erste Phase der Auseinandersetzung und halt irgendwie die zentralen Erkenntnisse, die es da auch gegeben hat, die nicht selten auch mit Revidierungen der Annahmen verbunden waren, was eigentlich sich bis heute auch hält, vor allem auch deswegen, weil es halt eben auch in linken, linksradikalen Kreisen sehr oft sehr stereotype Vorstellungen von rechten oder rechtsextremen Frauen gibt. Aber auf jeden Fall haben gerade diese erste Phase halt eben festgestellt, dass in der extremen Rechten es weder ein homogenes Frauenbild gibt, noch dass die Frauenprogrammatik, also die Frauenpolitik, ausschlaggebend für das Engagement von Frauen in rechten Kreisen ist. Zwar finden Themen wie beispielsweise Mutterschaft, Vergewaltigung, sexistische Diskriminierung oder Gewalt gegen Frauen haben auch Eingang gefunden in Debatten der extremen Rechten, aber das hat nicht unbedingt mit dem Engagement von rechten oder rechtsextremen Frauen zu tun, sondern vielmehr damit, dass diese Debatten, die ursprünglich eben aus den Frauenbewegungen kommen, einfach prinzipiell Eingang in gesellschaftliche Debatten, politische Debatten gefunden haben und daher auch die extreme Rechte darauf Bezug nimmt. Traditionelle Frauenbilder und Frauenrollen werden zwar von rechten und rechtsextremen Frauen immer wieder in Frage gestellt, bilden aber nicht notwendigerweise auch einen Referenzpunkt. Also ganz im Gegenteil ist es so, dass in den wenigsten Fällen sich Frauen im Rechtsextremismus engagieren, weil sie finden, dass Rechtsextreme so eine super Frauenpolitik haben, sondern dass es halt viel mehr der ideologisch verfestigte Nationalismus, Rassismus oder Antisemitismus ist, der halt eben Frauen dazu bringt oder führt, sich in rechtsextremen Kreisen zu engagieren oder rechtsextrem zu wählen, was halt eben auch nicht selten mit Ordnungsdenken oder so verbunden ist. Auch kommt es eben vor, dass Rassismus in Kombination mit einer antisexistischen Logik argumentiert wird, beispielsweise wenn es um eine Angst vor sexuellen Übergriffen durch unter Anführungszeichen ausländische Männer geht. Das heißt, dass halt beispielsweise Sexismuskritik halt eben auf unter Anführungszeichen fremde Männer projiziert wird und in den eigenen Kreisen halt komplett ausgeblendet wird, um halt damit auch nicht zuletzt eine Scheinharmonie mit der Eigengruppe aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass halt eben auch traditionelle Lebensentwürfe wie jene der Hausfrau oder Mutter wieder als positiver Referenzpunkt an Attraktivität gewinnen, um damit einfach kapitalistischer Verwertung oder Konkurrenz am Arbeitsmarkt oder auch Emanzipationsansprüchen zu entkommen. Deshalb eben auf der einen Seite, auf der anderen Seite lassen sich im Rechtsextremismus aber auch Weiblichkeitskonzepte antreffen, die stark auf Selbstständigkeit, Karriere und Erfolg im Arbeitsleben oder in einer Partei abzielen und auch bestimmte Versprechungen mit sich bringen. Das heißt, dass sich im Rechtsextremismus also beides finden lässt, sowohl das unter Anführungszeichen Heimchen am Herd, als auch die beruflich erfolgreiche emanzipierte Frau. Und es hat sich halt eben auch gezeigt, dass gerade diese Vielfältigkeit von möglichen lebbaren Frauenkonzepten, Frauenbildern eine besondere Attraktivität für Frauen auch ausübt, sich in rechten, rechtsextremen Kreisen zu engagieren. Zusammenfassend lässt sich halt sagen, dass Aussagen über die Frauen in der Rechten eigentlich nicht halten lassen, sondern mit Homogenitätsunterstellungen verbunden sind und damit auch die Vielfältigkeit eben auch unterschlagen. Und dass halt eben auch wenn Frauenbilder oder die Rolle der Frau unterschiedlich diskutiert wird, dass zumeist eben dieser großdeutsche Gedanke eigentlich das vereinende Moment zwischen vermeintlich weiblichem und vermeintlich männlichem rechten, rechtsextremen Gedanken gut ist. Ich möchte nun weiterkommen zu den Erklärungsmustern, die es gibt, warum Frauen sich im Rechtsextremismus engagieren. Und da auch mit den Anfängen beginnen. Gerade in der Sozialwissenschaft ist Rechtsextremismus sehr lange als allgemeines Problem verhandelt oder thematisiert worden und man ist dabei immer von einem männlichen Subjekt ausgegangen, ohne das aber jemals als solches zu benennen. Das heißt, dass geschlechtsspezifische Faktoren auch bei den Erklärungsansätzen lange Zeit nicht berücksichtigt worden sind und die Männlichkeit, also dieses männliche Subjekt, von dem ausgegangen worden ist, in der Forschung eigentlich auch erst sichtbar gemacht werden hat müssen. Es haben sich dann zwei Ansätze herauskristallisiert, die halt eben versuchen, das Engagement von Frauen in rechten Kreisen zu erklären. Hier ist einerseits die Individualisierungsthese zu nennen und andererseits die These der Dominanzkultur. Die Individualisierungsthese geht zurück auf den Jugendsoziologen Wilhelm Heidmeier, der halt eben Studien mit männlichen Jugendlichen gemacht hat und halt eben dabei festgestellt hat, dass Jugendliche in ihrer Entwicklung unterschiedliche Individualisierungsphasen durchmachen, die halt unterschiedliche Reaktionen und Umgangsformen hervorrufen. Und dass gerade halt eben durch voranschreitende Modernisierung und Anführungszeichen Verfall traditioneller Werte und Lebensformen, dass halt eben bei männlichen Jugendlichen auch zu Verunsicherungen, Orientierungslosigkeit und dergleichen führen kann und dass männliche Jugendliche darauf halt eben mit einer rechtsextremen Reorientierung reagieren können. Das heißt, dass diese These auch ein Stück weit besagt, dass halt die sogenannten Wohlstandsverliererinnen bzw. Modernisierungsverliererinnen besonders anfällig für rechtes, rechtsextremes Gedankengut wären. An diesem Ansatz hat es auch starke Kritik gegeben, auf die ich später noch eingehen möchte. Gertrud Ziller hat dann 1997 diese These auch für Frauen adaptiert, weil sie halt eben meint, dass Frauen ganz besonders von diesen Verarbeitungsschwierigkeiten betroffen wären, beispielsweise durch halt eben so Schwierigkeiten wie Vereinbarung von Beruf und Familie, formaler und realer Gleichberechtigung, Modernisierung bei gleichzeitigem Fortbestehen von traditionellen Frauenrollen und dass Frauen halt eben deswegen ganz besonders von diesen Verarbeitungsschwierigkeiten betroffen wären. Kritisiert worden ist an dem Ansatz vor allem, dass es sich dabei eben, also bei dieser Argumentation vor allem um dass sich diese Argumentation auf Mittelschichtsvorurteile stützen würde und damit auch einhergeht eine Verharmlosung der Trägerinnen von rechten, rechtsextremen Gedankengut als Opfer ihrer Umstände. Und dass halt eben die Ursachen offen bleiben und Aspekte von Macht und Herrschaft komplett ausgeblendet werden. Gleichzeitig haben empirische Studien halt eben aufgezeigt, dass halt ökonomische Notlagen nicht notwendigerweise ein erhöhter Risikofaktor für rechte, rechtsextreme Einstellungen sind und dass halt eben soziale Integration am Arbeitsplatz, in der Familie oder im Freundeskreis nicht per se auch vor rassistischen oder rechtsextremen Orientierungen schützt. Und dass sich halt eben Wählerinnen und Anhänger und Anhängerinnen von rechtsextremen Kreisen halt eben aus allen sozialen Schichten zusammensetzen und jetzt halt eben nicht nur aus den unter Anführungszeichen unteren Schichten. Bei der These der Dominanzkultur geht es halt darum, dass obwohl sozusagen die Gleichheitsversprechungen gegenüber Frauen nicht eingelöst worden sind, also dass Frauen halt eben nach wie vor in der Gesellschaft benachteiligt sind, dass sie aber trotzdem in andere Dominanzstrukturen eingebunden sind. Das heißt, dass Frauen zwar vielleicht in ihrem unmittelbaren gesellschaftlichen Umfeld, also im Rechtsextremismus als Frauen benachteiligt werden, aber sehr wohl in andere Strukturen eingebunden sind, wo sie halt eben Macht und Dominanz gegenüber anderen halt eben ausüben können, wie beispielsweise halt eben andere gesellschaftlich benachteiligte Gruppen und dass genau diese Möglichkeit, Dominanz ausüben zu können, auch als individuelle Bereicherung oder Machtgewinn halt eben oder auch Entschädigung für die eigene erfahrene Diskriminierung sozusagen gewertet wird oder dass das so der Lustgewinn für Frauen auch ist oder der Motivationsgrund, um sich im Rechtsextremismus auch zu engagieren oder halt eben rechtsextrem zu denken, eingestellt zu sein. An diesem Ansatz ist kritisiert worden, dass es halt eben wenig Differenzierungen zwischen Frauen unterschiedlicher Herkunft, Alter und Klasse gibt. Aber dennoch hat sich dieses Modell oder dieses Erklärungsmodell also auch in empirischen Studien sozusagen halten lassen als Motivationsgrund für das Engagement von Frauen im Rechtsextremismus. Ich möchte nun weitergehen zur um nur noch kurz ein bisschen einen Einblick zu geben, über was es halt eben aktuell für wichtige Betätigungsbereiche von Frauen in Österreich gibt, also weil wir ja auch bei der Akademiker-Veranstaltungsreihe gegen den Akademikerball sind, wollte ich hier nur kurz erwähnen, dass es halt eben in Österreich auch 4 deutschnationale Mädelschaften und Damenverbindungen gibt, davon 4 akademische und eine penale. Penale heißt halt eben, dass sie im Mittelschülerinnenbereich angesiedelt sind, also noch nicht auf der Uni, sondern eben im Gymnasium. Erwähnen, dass es halt eben, dass in diesen Mädelschaften ein eher klassisches Frauenbild propagiert wird, jedoch sie auch nicht nur Heimchen am Herd sind, sondern sehr wohl auch Karrieren anstreben. Also es hat auch mal eine gegeben, die im RFS sehr aktiv war und dann auch eine politische Karriere sozusagen angestrebt hat, dass sie aber also bei unterschiedlichen Anlässen zentrale Aufgaben übernehmen, aber ansonsten sich festhalten lässt, dass sie halt eben deutlich, also dass die Zahlen in Bezug auf ihre Mitglieder deutlichst geringer sind als die von deutschnationalen Burschenschaften, aber dass sich halt eben auch auf der Einstellungsebene sie sich halt eben von den Männern überhaupt nicht unterscheiden, also dass sie ähnlich rassistisch, antisemitisch, deutschnational gesinnt sind wie halt eben die Männer. Also die Burschenschaft, da meine ich in dem Fall. In Bezug auf die FPÖ lässt sich sagen, dass die FPÖ ebenfalls nach wie vor eine sehr männerdominierte Partei ist. Also aktuell haben 7 von 40 Nationalratsmandaten sie mit Frauen belegt. Die Wählerinnen sind wieder ein bisschen zurückgegangen im Vergleich zu den letzten Wahlen. Also 16% Frauen haben die FPÖ gewählt, 28% Männer. Also hier zeigt sich schon nochmal ein deutlicher Geschlechterunterschied. Die FPÖ hat auch eine eigene Frauenorganisation, die Initiative Freiheitlicher Frauen. Seit 1995 beschäftigen sich auch mit Frauenthematiken oder Frauenpolitiken, jedoch in einer Art und Weise, wie man sich eh denken kann. Also sie setzen sich sehr stark gegen Gender Mainstreaming, gegen Quoten, gegen Frauenförderungsprogramme ein, verhandeln Frauenpolitik immer in Kombination mit Familienpolitik und ein weiteres großes Thema, das sie noch haben, sind Sexualstraftäter und wie halt unter Anführungszeichen unsere Frauen davor geschützt werden können. Wenn man sich jetzt so irgendwie im organisierten Neonazismus oder in der neuen Rechten irgendwie Frauenfiguren anschaut, dann wäre mir nicht bekannt, dass es im Umfeld von Alpen-Donau-Info Frauen gegeben hätte, die wichtige Rollen übernommen hätten. Bei den Identitären, also bei den Neurechten, treten vereinzelt Frauen bei Aktionen auf. In anderen Ländern haben die Identitären aber durchaus einen stärkeren Zulauf auch von Frauen. Zuletzt, Neonazi-Prozess rund um den neonazistischen Kulturverein Objekt 21, habt ihr vielleicht eh auch mitbekommen. In dem Dunstkreis von den Mitgliedern war auch die Wiener neonazistische Liedermacherin Isabella, also Sterbehilfe ist ihr Liedermacherinnenname, Isabella Sterbehilfe Cordas. Also auch in diesem Dunstkreis waren Frauen anzutreffen. Ich möchte jetzt weitermachen mit der Frage, ob es sowas wie einen rechten oder rechtsextremen Feminismus gibt. Und ich habe eh schon erwähnt, dass halt eben Themen der Frauenbewegungen auch Eingang in die Debatten und Auseinandersetzungen der extremen Rechten gefunden haben. Und dass es dabei aber auch schon eine längere Tradition gibt, dass sozusagen rechte, rechtsextreme Kreise sich auch feministische Argumentationen irgendwie zu eigen machen oder Sachen als emanzipatorisch interpretieren, weil sie halt irgendwie mit einer individuellen Bedeutungserhöhung verbunden sind. Da hat es zum Beispiel im Nationalsozialismus Argumentationen gegeben, die behauptet haben, dass das Patriarchat halt eben vom Judentum installiert worden wäre, wohingegen halt die unter Anführungszeichen nordische Rasse eine sehr lange Tradition der Geschlechtergerechtigkeit hätte. Oder eben auch, dass halt eben Frauen im Nationalsozialismus das als Emanzipation empfunden haben, dass sozusagen jeder Mann und jede Frau für die große oder größere Sache gebraucht worden ist und dass halt eben die Familie durch diese Vorstellung des deutschen Volkes oder der Volksgemeinschaft halt eben gegenüber dem an Bedeutung verloren hat und Frauen sozusagen auch aus der privaten Sphäre ausbrechen haben können und das halt eben als sehr sinnstiftend erlebt haben, beziehungsweise halt eben auch als Bedeutungsstärkung und Ausbruch aus traditionellen Rollen erlebt haben, was sich halt eben bis heute auch in modernisierten rechtsextremen rechten Frauenbildern antreffen lässt. Dass natürlich die patriarchalen Strukturierungen von Nation, Volk und Volksgemeinschaft unhinterfragt bleiben, brauche ich hier wahrscheinlich eh nicht näher zu erwähnen. Gleichzeitig gibt es aber eben auch im Rechtsextremismus gerade wegen dieser Geschlechterdichotomie die halt eben biologistische Argumentationsmuster reproduziert und Frauen halt eben mit bestimmten Wesensmerkmalen halt eben imaginiert, sind es halt eben auch Überlegungen, die sich mitunter auch im Differenzfeminismus finden lassen und ja, hier halt sozusagen ähnliche Denkmuster im Rechtsextremismus halt auch vorhanden sind. Jedoch eben nicht nur differenzfeministische, sondern auch gleichheitsfeministische Ansätze, jedoch immer gepaart halt eben nur mit Gleichberechtigung für unsere Frauen, unter Anführungszeichen mit unseren Männern. Das heißt, dass halt eben es eine Blindheit oder keinen Willen gibt, sich mit anderen Diskriminierungsfaktoren auseinanderzusetzen und halt eben hier von einem elitären Frauenmodell auch ausgegangen wird, beziehungsweise diese Gleichheitsversprechen halt eben nur für eine ganz bestimmte Kategorie Frau auch gedacht werden. Renate Bitzan spricht halt hier von antisexistischen Rassistinnen oder sexismuskritischen Nationalistinnen, die halt eben sozusagen auch Überlegungen aus gleichheitsfeministischen Konzepten halt eben übernehmen, um sie halt dann eben in ihrem Sinne zu interpretieren oder in ihrer Politik sozusagen anzuwenden. Es gibt auch noch andere Theoretikerinnen, die von oppositionellen Faschistinnen und so weiter reden, also da gibt es auch eine große Debatte darüber. Ich möchte nun weitergehen, also weil ich ja jetzt sehr viel über die Frauen im Rechtsextremismus gesprochen habe, hin die Perspektive erweitern und halt eben, dass halt eben der Fokus auch in der Auseinandersetzung erweitert worden ist, sich eben nicht mehr immer nur die Frauen anzuschauen, sondern sich überhaupt anzuschauen, wie wird denn Geschlecht überhaupt verhandelt oder hergestellt auch. Das heißt, die Kategorie Geschlecht eben nicht mehr nur quantitativ zu verwenden, sondern also nicht mehr nur anzuschauen, wie viele Frauen gibt es, wie viele Männer gibt es und in weiterer Folge in manchen Fällen auch Geschlechterunterschiede überzubetonen, sondern sich halt eben anzuschauen, wie werden denn überhaupt Männlichkeiten und Weiblichkeiten im Rechtsextremismus verhandelt und hergestellt und und möchte hier als Beispiel nehmen die freiheitliche Familien-, Frauen- und Kinderpolitik, wo sich halt recht deutlich irgendwie zeigt, wie Frauenpolitik hier betrieben wird, nämlich dass Frauen und Familie immer zusammengedacht wird, dass der Grundtenor sozusagen ist gleichwertig, aber nicht gleichartig. Das heißt, dass Frauen und Männer halt eben als gleichwertig betrachtet werden, aber nicht halt eben also gleichartig im Sinne von, dass Frauen und Männer halt unterschiedliche Aufgaben in der Gesellschaft ihnen auch zugeschrieben werden, die natürlich auch mit Normalitätserwartungen gegenüber Frauen verbunden werden. Themen, über die diese Aspekte verhandelt werden, sind beispielsweise, dass es wichtig ist, die Geburtenrate zu erhöhen, Sicherung von Pensionen, Entlastungen des Arbeitsmarktes und so weiter. Aber natürlich auch aktuellere Entwicklungen, wie beispielsweise die Instrumentalisierung von Frauenrechten, wenn es beispielsweise um Burka-Verbot geht oder um Zwangsehen und so weiter. Aber die FPÖ widmet sich halt eben nicht nur oder verhandelt halt eben nicht nur bestimmliche Weiblichkeitsvorstellungen, sondern spätestens seit ihrer Regierungsbeteiligung im Jahr 2000 auch sogenannte Männerprobleme, die ebenso ernst genommen werden müssten wie die Probleme von Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr noch erinnern könnt, aber ab dem Jahr 2000 wurde ja auch das Frauenministerium abgeschafft und stattdessen auch eine männerpolitische Grundsatzabteilung eingerichtet, die es bis heute gibt und halt eben auch stark vernetzt ist mit sehr ja, ich sage es einfach mal, reaktionären Vorstellungen von der Benachteiligung und Diskriminierung von Männern und Buben in der Gesellschaft. Da komme ich zu einem weiteren wichtigen Punkt, der mir in der Auseinandersetzung mit Geschlecht im Rechtsextremismus wichtig erscheint, nämlich der in diesen Kreisen ebenso kultivierte Antifeminismus beziehungsweise auch die patriarchale Struktur dieser imaginierten Volksgemeinschaft, die halt eben durch den Antifeminismus auch zum Tragen kommt. Antifeministen versuchen ja seit Jahren und Jahrzehnten Gleichstellungsdebatten zu beeinflussen, zu behindern und vor allem auch die feministischen Errungenschaften der letzten Jahre und Jahrzehnte rückgängig zu machen. Und sie machen das in der Regel darüber, dass sie halt eben eine feministische Vorherrschaft in der Gesellschaft imaginieren, die halt eben Mädchen und Frauen bevorteilen würde, wohingegen halt eben Buben und Männer die eigentlichen benachteiligten Opfer der Gesellschaft wären und versuchen halt eben diese Opferrolle auch stärker in den Diskurs zu bringen. Auch in rechten, rechtsextremen Kreisen nehmen Rechtsextreme halt eben stärker denn je Gleichstellungspolitiken in den Blickwinkel. Und ein gutes Beispiel aus dem österreichischen Kontext stellt halt eben Barbara Rosenkranz Menschinnen Gender Mainstreaming auf dem Weg zur geschlechtslosen Gesellschaft dar, wo halt eben, also das Buch ist ein Buch, das sie geschrieben hat im Jahr 2008 in einem rechtsextremen Verlag veröffentlicht, und darin erkennt sie halt Gender Mainstreaming als ein Konzept, das durch seine Mächtigkeit und Wirksamkeit eben zu Kinderlosigkeit, Werteverfall und einer beängstigenden Bedrohung für die abendländische Kultur führen würde. Die eigentliche Gefahr, so deckt die Rosenkranz auf, wäre die Veränderung der Menschen oder des Menschen. Und das eigentliche Ziel eben nicht die Gleichstellung von Mann und Frau, sondern vielmehr die Anerkennung von unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten und damit verbundenen sexuellen Lebenskonzepten. Das heißt, dass sie halt eben imaginiert, dass die Chefideologen der Gender-Theorien schon die Universitäten und die EU unterwandert hätten, und das, was dabei halt eben propagiert werden würde, wäre halt eben keine Gleichberechtigung, sondern halt eben in Wirklichkeit nur von der Wirtschaft motivierte Tendenzen, die halt sozusagen den eigentlichen Wünschen der Mütter und Frauen gegenüberstehen würden, nämlich dass halt eben Frauen zu geschlechtslosen Arbeitskräften gemacht werden sollen und zu einem Opfer der Wirtschaft und einer kinderlosen Elite, die halt eben Gender Mainstreaming gemeinsam mit Feminismus und Marxismus als die wichtigsten Bündnispartnerinnen von Gender Mainstreaming umsetzen möchte. Und mit diesem auch sehr homophoben Machwerk stellt die Rosenkranz aber keinen Einzelfall dar. Also ähnliche Argumentationen lassen sich nicht nur in der FPÖ finden, sondern eine derartige Rhetorik rund um den Diskurs von Gender Mainstreaming eignet sich eigentlich hervorragend, um den öffentlichen Umgang von Homosexualität bis hin zum demografischen Wandel sozusagen Bedrohungsszenarien zu imaginieren, die halt eben die Volksgemeinschaft oder das unter Anführungszeichen deutsche Volk bedrohen würden, und um dem halt dann eben auch die heterosexuelle Ehe bzw. Familie als kleinste Zelle von der allem rechtsextremen Denkens zugrunde liegenden Volksgemeinschaft halt eben entgegenzusetzen. Wichtig erscheint mir dabei auch noch, dass halt eben diese Anti-Gender-Mainstreaming-Tendenzen jetzt auch nichts sind, was nur im Rechtsextremismus anzutreffen sind, sondern halt eben Argumente gegen Quoten, Frauenförderungsprogramme und dergleichen finden sich eigentlich in sämtlichen politischen Lagern. Und genau deswegen finde ich es auch so wichtig, sich mit diesen Argumenten, die hier von Rechten oder Rechtsextremen gebracht werden, auseinanderzusetzen, weil sich einfach auch hier wieder wichtige Anschlussstellen zwischen der Mitte der Gesellschaft und dem Rechtsextremismus finden lassen. Ich möchte noch kurz, bevor ich zum Ende komme, halt eben auch auf Männlichkeitskonstruktionen eingehen. Ich habe eh schon vorhin erwähnt, dass in der Rechtsextremismusforschung ganz lange Männlichkeit als gesetzt und unhinterfragt betrachtet worden ist. Das heißt, dass immer von männlichen Subjekten ausgegangen worden ist, ohne das zu benennen. Und dass eigentlich erst durch die Inklusion der kritischen Männlichkeitsforschung auch wichtige Ansätze in der Rechtsextremismusforschung geliefert worden sind, um sich halt eben auch mal anzuschauen, wie funktioniert Männlichkeit eigentlich im Rechtsextremismus, wie wird die hergestellt, gibt es da Unterschiede, Gemeinsamkeiten und dergleichen. Und bei der näheren Auseinandersetzung hat man halt eben sehr schnell festgestellt, dass es halt im Rechtsextremismus sehr viele unterschiedliche Männlichkeitskonstruktionen gibt. Also einfach nur mal die unterschiedlichen Partizipations- und Aktionsfelder, die halt eben von Neonazis über autonome Nationalisten bis hin zu Burschenschaftern, Fußballfans oder Väterrechtlern reichen, die halt eben durchaus unterschiedliche Männlichkeitskonzepte haben. Und gleichzeitig aber eben auch Gemeinsamkeiten, nämlich die Männlichkeiten, die da propagiert werden, sind halt in der Regel heterosexuell, soldatisch, kämpferisch, Familienernährer steht halt ganz oft im Vordergrund. Was mir hier auch noch wichtig ist zu erwähnen, weil ja so oft von der Krise der Männlichkeit gesprochen wird, die Frage, ob die Männlichkeit tatsächlich in die Krise gebracht worden ist oder ob das nicht auch irgendwie ein schon ein bisschen sehr populär gebrauchte Herangehensweise ist oder ob nicht eigentlich in geschlechtlichen Identitätskonstruktionen Krisentendenzen nicht immer schon angelegt sind. Das heißt, dass eigentlich das Faktum, dass Männlichkeiten immer wieder in die Krise gebracht werden, eigentlich auch ein sehr gutes Indiz dafür sind, dass es sich halt eben um historisch und sozial hergestellte Kategorien handelt, die halt eben historisch auch wandelbar sind und Veränderungen unterworfen sind und halt eben nichts, also vermeintlich Natürliches, Starres, sondern etwas, das halt eben auch mit gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen einhergeht. Als allerletztes möchte ich noch kurz auf antifeministische Allianzen eingehen, weil das sozusagen als der dritte Punkt, was geschlechtersensible Überlegungen auch mit Anknüpfungspunkten, Anknüpfungsstellen zwischen Rechtsextremismus und Mitte der Gesellschaft halt eben verbindet. Das heißt, also was ich hier sagen möchte, ist, dass es halt eben auch basierend auf dem Antifeminismus auch starke Allianzen gibt zwischen Rechtsextremen und nicht immer eindeutig dem Rechtsextremismus zuordnbaren Gruppierungen, wie beispielsweise Väterrechtlern. Hier nur, um zwei Beispiele zu nennen, oder vielleicht noch kurz auf Väterrechtler. Also Väterrechtler sind eben Gruppierungen, die sich unter dem Vorwand, sich für das Kindeswohl engagieren zu wollen, halt eben für unter Anführungszeichen Väterrechtsanliegen engagieren, jedoch halt eben auch mit sehr stark biologistischen Argumenten, sehr naturalistischen Vorstellungen von Familie, Mann und Frau. Und die wichtigste Bündnispartei für österreichische Väterrechtsgruppierungen ist einfach die FPÖ. Sie hat seit geraumer Zeit Anliegen von Väterrechtlern in den politischen Diskurs eingebracht, was nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass einfach das propagierte Familienbild der FPÖ sich stark überschneidet mit dem von Väterrechtlern. Und umgekehrt hat die FPÖ auch Väterrechtler beispielsweise in die zuständigen Kommissionen rund um die Verhandlung von gemeinsamer Obsorge gebracht. Das heißt, dass halt eben Väterrechtsgruppierungen auch die gemeinsame Obsorge mitverhandelt haben. Und hier gibt es halt eben auch ganz starke Allianzen mit der FPÖ, insbesondere dem Norbert Hofer, also dem jetzigen dritten Nationalratspräsidenten, der eben sich im Zuge der Ermittlungen gegen eine Väterrechtsgruppierung in Oberösterreich, die ist halt eben gegen dies ermittelt worden, wegen 278, also terroristische Vereinigung, nachdem halt eben über einen längeren Zeitraum Frauen und also ehemalige Ehepartnerinnen und Richterinnen und dergleichen massiv eingeschüchtert worden sind, hat sich der Norbert Hofer halt eben selbst angezeigt und gemeint, er ist Mitglied in dieser terroristischen Vereinigung. Martin Stiegelmeier, auch er ist sehr engagiert in Väterrechtskreisen, also er ist der, bei Väter ohne Rechte dabei und war bis zum Ausschluss vom Ewald Stadler aus dem BZÖ, auch der Büroleiter von Ewald Stadler, ist zuletzt auch in medial sehr stark aufgefallen, weil er beim Marsch für die Familie, also einer Gegenkundgebung gegen die Regenbogenparade, durch wüstest homophobe Äußerungen aufgefallen ist. Also so Äußerungen wie, wir bringen euch eh nicht um und ihr habt Glück, dass ihr in einem Land lebt, das euch die Freiheit gibt, eure Abnormalitäten und naturwidrigen Gelüste auch noch auszuleben. Genau, und auch er ist, ist halt eben in Väterrechtskreisen sehr aktiv. Was mir wichtig scheint, hier auch nochmal zu betonen, ist, dass halt eben diese Väterrechtsgruppierungen jetzt eben ganz oft keine Organisationen sind, die ganz einfach als rechtsextrem einzustufen sind, sondern wo halt eben auch, also die halt gerade für Außenstehende, die sich halt nicht viel mit der Thematik beschäftigen, nicht so eindeutig kategorisierbar oder einordnbar sind und dadurch auch es gesellschaftlich nicht so einfach ist, auch zu zeigen, was die halt eben wirklich tun. Und dass halt eben hier sich recht gut auch dieser Brückenschlag wieder einfach zum Rechtsextremismus zeigt, weil halt eben die Inhalte, die halt eben rechtsextreme Politiken haben, in der Mitte der Gesellschaft halt einfach schon auch sehr stark verankert sind und halt eben hier sich diese Brücken auch schlagen lassen. Nicht zuletzt, weil halt eben es auch starke Gemeinsamkeiten gibt, nämlich der Antifeminismus auf der einen Seite und auch die Aufrechterhaltung bestimmter Männlichkeitskonzepte bzw. auch männlicher Vorherrschaft. Und damit möchte ich schließen. Dankeschön. Und ich freue mich natürlich auch über Fragen, Anregungen, Ergänzungen, Kommentare. Ich habe eine Frage zu dieser Grundordnung in Deutschland. Inwiefern ist die gesetzlich manifestiert oder ist das einfach ein gesellschaftlicher Konsens? Nein, die ist gesetzlich verankert. Also es gibt in Deutschland eine demokratische Grundordnung und jeglicher Extremismus wird als gegen diese Grundordnung gerichtet verstanden. Und seit wann gibt es die? Also gibt es die seit linksextremen terroristischen Vorfällen in Deutschland? Nein, die gibt es schon länger. Genau. Wollt ihr da direkt darauf antworten, oder? Bei dieser Hotline in Deutschland, da gab es drei Anrufe. Zwei davon waren offensichtlich Scherzanrufe und einer hat sich verbrägt. Oh, okay. Ja, das ist doch gut, wenn man so sagt. Wolltest du das Gleiche sagen? Dasselbe, also eine sehr erfolgreiche Idee. Nein, ich hätte mir schon gedacht, dass da viele Linke anrufen werden, einfach um die zu verarschen, oder? Und das ist eh gut, dass da die Steuergelder hinfließen. Mich würde interessieren, was es für Positionen gibt, zu mir über Abtreibung wird in rechtsextremen Kreisen sehr unterschiedlich verhandelt. Also es kommt recht stark darauf an, auf das rechtsextreme Spektrum. Also so in FPÖ-burschenschaftlichen Kreisen, Väterrechtskreisen halt eben ganz klar gegen Abtreibung, aber so unter moderneren Gruppierungen wie autonome Nationalistinnen oder so, durchaus auch das Recht der Frau auf Abtreibung. Ja? Du hast ein bisschen was erzählt zu Feminismus in der extremen Rechten und ich habe nicht ganz rausgehört, ob es in der extremen Rechten quasi wirklich feministische Gruppierungen gibt, die den Feminismus auf die Fahne schreiben, also die Feminismus als Konzept für sich benutzen oder für sich aneignen. Also Feminismus heißt definitiv nicht, aber was sie sich schon irgendwie auf die Fahnen schreiben, ist halt sowas wie Frauenemanzipation. Und halt eben auch Abstand nehmen von halt also ganz traditionellen Frauen- und Lebensentwürfen. Und halt eben zu sagen, gleiche Rechte, gleiche Partizipationsmöglichkeiten und dergleichen. Aber halt eben auch nur für eine ganz bestimmte Kategorie der Frau. Aber Feministinnen als sowas, als Selbstbezeichnung, wäre mir jetzt nicht untergekommen. Umgekehrt würde ich aber schon sagen, dass es in feministischen Kreisen halt, also ich mag das jetzt auch nicht gleichsetzen, aber es gibt halt in feministischen Kreisen auch Tendenzen, halt sehr vereinfachte Vorstellungen von Feminismus auch zu haben und halt einfach, also das ist jetzt schon vielleicht ein bisschen zum Schlagwort verkommen, aber nicht nur von diesem weißen bürgerlichen Subjekt auszugehen, aber ich glaube, das geht auch noch mal ein Stück weiter, nämlich inwiefern Feminismus oder halt eben Antisexismus auch mit anderen Diskriminierungskategorien gemeinsam gedacht wird, was ja in vielen feministischen Kreisen leider nach wie vor nicht der Fall ist, dass es halt eben gemeinsam mit Klasse oder gemeinsam mit Herkunft, mit Alter und so weiter gedacht wird. Und da sich dann halt auch oft sehr vereinfachte Blickwinkel ergeben oder halt eben Feminismus auch nicht davor gefeit ist, irgendwie auch rassistisch zu sein oder bestimmte feministische Strömungen, Gruppierungen so. Also nicht allgemein der Feminismus, sondern bestimmte Akteurinnen. Habe ich euch so überzeugt? Nein, noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob die Werbung auseinandergesetzt hat, aber es ging jetzt viel in Österreich und Deutschland, dass du dich mit anderen Ländern auch auseinandergesetzt hast, in Ungarn oder was, wo die Rechte sehr stark ist. Zu Ungarn weiß ich leider nichts, nein. Also schon eher noch so die klassischen Länder wie Frankreich oder Italien oder so. Aber vielleicht weiß ja wer andere im Publikum was zu Ungarn. Casa Bound wüsste ich jetzt auch nicht, dass die irgendwie besonders aktiv in Bezug auf Geschlechterpolitiken wären, aber so in der europäischen Vernetzung haben halt irgendwie so Personen wie die Alessandra Mussolini eine große Rolle gespielt und waren halt also auf einem europäischen Level eine der wichtigsten Frauenfiguren im Rechtsextremismus, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, da ist ja gerade vor kurzem ein Buch erschienen, auch über die Casa Bound, das habe ich noch nicht gelesen, ob da vielleicht was Kluges dazu drin steht. Ich würde zwar anfangen, was interessieren, was du gesagt hast, diese rechtsextreme Männlichkeit, wie auch gekoppelt ist mit so einer Idee von Gewaltförmigkeit, von Herrschaft. Die Frage ist, wie kann man sowas in Form von linksradikale Militanz entwickeln und auch aufbauen oder so, ohne auf diesen männlich konnotierten rechten Gewaltbegriff irgendwie reagieren zu müssen. Also wie kann man einen Militanzbegriff aufbauen, der mit diesen Männlichkeitsvorstellungen entspricht? Also gibt es da Diskussionen oder irgendwie Vorschläge? Oder? Naja, ich glaube, also ein wichtiger Punkt ist, also ich glaube schon, dass es diese Diskussionen seit einigen Jahren und auch Jahrzehnten gibt und dass das schon auch etwas ist, was Feministinnen, die in Antifa-Kreisen aktiv sind, über die Jahre auch eingefordert haben, diese Auseinandersetzung. Ich glaube, dass es halt irgendwie schon auch damit zu tun hat, eigene Männlichkeitskonzepte auch zu reflektieren und also dass durch diese Reflexion und auch irgendwie das Bewusstsein darüber, dass es halt eben unterschiedliche Partizipationsformen im Antifaschismus auch gibt und dass der militante Streetfight jetzt nur eine Aktionsform unter vielen ist und nicht immer die notwendige, dass halt gerade irgendwie eine Pluralisierung von Aktionsformen und die wichtige und notwendige Auseinandersetzung mit Männlichkeiten zwei Eckpunkte sind, die in der Auseinandersetzung wichtig sind. Aber ich weiß nicht, da haben sicher auch noch andere Menschen sicher was zu sagen zu der Frage, oder? Niemand? Antifa und Makatum. Ja, ich denke mir, wenn gar nichts mehr kommt, dann hören wir wirklich sehr früh auf und verlagern vielleicht Diskussionen noch auf ein Bier, oder? Dann danke nochmal fürs Kommen und für die Organisation und ich hoffe, ihr habt euch trotzdem was mitnehmen können.